Blutsbrüder. Hörspiel von Thomas Martin. Nach seinem gleichnamigen Stück, nach dem gleichnamigen Roman von... Nein, der hieß anders, hieß... Der hieß Jugend auf der Landstraße Berlin. Erschienen im Jahr 32. Geschrieben von einem, von dem niemand weiß, wo er geblieben ist. Sozialarbeiter vielleicht, vielleicht Journalist. Er hieß Ernst. Ernst Haffner. Haffner bin ich. Nullpunkt. Rasende Reichsbahn, D-Zug 1930, gleich 180 Kilometer pro Stunde. Zwischen Gleisen und Radkasten, Willi. Mutti! Festhalten. Festhalten, fest. Kälte mal Nacht mal 100 Kilometer die Stunde. Das überlebst du nicht, hat er gesagt. Wo ist der jetzt, der Penner von Gleis 8 Köln Hauptbahnhof? In den Klamotten bist du steif wie Grabstein nach Kilometer 1. Gefühl kannst du vergessen. Nur Wille, Willi, hält dich. Lässt dich klammern zwischen Achse und Achse am Radkasten wie Scheiße am Kotflügel. Wenn Scheiße Flügel hat, denn hier. Festhalten. Festhalten. Fest. Gewickelt in Lumpen, dass du aussiehst wie ein Sack, der einen Toten bringt von A nach Z. Hockst wie eine Mumie im Stein über Rädern, die dich zu Matsch zerhauen, an der nächsten Weiche oder ein Stück Schotter zerschlägt wie das Rückgrat oder ein Funken glühende Asche von der Lok macht Strohfeuer aus dir. Das leuchtet in die Nacht kürzer als Sternschnuppen lang. Keine Ahnung, wo du, wer du, wieso überhaupt und wie lange noch bist. Festhalten willst. Fest! Puh. Nicht zu. Du hast noch Blut im Leib, das muss rotieren. Über dir im Abteil schlafen sie oder lesen die Zeitung oder trinken Kaffee. Einsteigen bitte, zurückbleiben. Wenn du aussteigen könntest, kannst du nicht. Und nicht mal die Sterne siehst du von hier, keine Ahnung von wo. Ein Zug rast durch die Kälte, durch die Nacht nach Berlin. In Berlin haben sie Platz für dich. Ein Zimmer vielleicht, einen Ofen. In Berlin hast du Freunde, hast du dem Penner von Gleis 8 gesagt. Bin gespannt, wer das sein soll. In Berlin haben sie alles, Freunde sogar. Menschen jedenfalls, festhalten jetzt, festhalten, fest. Nicht mal nachrauchen kannst du bei dem Tempo. Schnallt deine Riemen, damit du überlebst oder stirbst. Wen interessiert, ob ein Willi in Berlin ankommt oder ein fetzen Sacklein mit Fleischrest auf Gleis 8 oder 9 oder... Standbild. Wir sind schon ganz schön viele. Blutsbrüderschaftsritual. Die Blutsbrüder ritzen nacheinander mit der einen rostigen Klinge ihre Handgelenke. Das Blut tropft in die Schüssel. Johnny, der Klickenbulle, gießt einen Schluck vom Bier dazu. Die Schüssel geht reihum. Wir sind 8. 16 bis 19 Jahre alt. 2 sind aus der Fürsorge verduftet. 2 haben Eltern irgendwo. 2 weder Vater noch Mutter. Einer ist volljährig. Johnny. Icke. Der Arsch, der. Was denn du hier? Muschis müssen draußen bleiben. Warum eigentlich? Wieso denn 8? Wir sind erst 7. Nee, noch nicht mal 6. Uns fehlt doch einer. Es ist schlimm, so furchtbar schlimm. Unsere Zeit ist der Nachkrieg. Der Kohlrübenbauch gehört zu uns wie die Knochenmarktuberkulose. Das schlenkernde Krummbein, die verkrepelte Hüfte, der bucklige Rücken und der olle Wasserkopf. Vater ist im Krieg geblieben. Mutter hustet ihre Lungen grammweise aus. Kartoffeln ein Traum, satt sein ein Fremdwort. Aber das furchtbare Ding Leben genannt. Es gehört uns. Wir wissen nicht, was kommt. Wir haben hier nichts Besseres. Wir bleiben. Ja, Johnny, wir bleiben. Frühstück. Eine Clique auf Speed. Ludwig, Walter, Heinz, Konrad, Johnny und Fred. Von der Zinnowitzer in die Chaussee, dann links die Invalidenstraße rein, Stettiner Bahnhof. Hier wird Frühstück besorgt. 45 Schrippen in 3 Tüten plus 2 Zwiebelleberwürste wird reichen für mindestens 8 Mann, was die für Hunger haben müssen. Weiter. Weiter über Rosenthaler Platz, Mullack, Rückerstraße, Rücker durch bis Ecke Linie. Stopp und rein. Rein, wo es warm ist, in die Rückerklause. Stammkneipe aller Klicken rund um den Alex. Puffer! Im Schaufenster Kartoffelpuffer, fettige Schwaden in allen Winkeln des unheimlich verdreckten Lokals. Frühe Stunde, sagt die Uhr, noch ist es dunkel. Die Klause voller Gäste. Zu Hause für den, der keins mehr oder noch keins hat. Biernasse Tische, schmutzschwarze, bekritzelte Wände. Stört keinen. Rechts vom Eingang nimmt die Clique Platz. Hier, meine Herren, minderjährige Tiersocks. schauderhafte, aber heiße Bouillon. Bitte die Vertilgungen der Schrippen und Würste in Angriff nehmen zu dürfen. Ja, nehm ich. Heinz, sag du doch auch mal was, Heinz. Heinz, der stille, ewig Träumende. Sein Jackett ist sein Kissen, das Hemd ein zerfetztes, verdrecktes Stück Lumpen. Maul zu, wir essen. Der Heinz ist doch satt, der braucht nicht mehr. Heinz muss auf Schicht, Mensch. Ab, beweg dich, hol Butter. Zieh, Schimmel, zieh! Heinz reitet auf dem Schoß eines benebelten Freiers. Mach hin, Mensch, Heinz, zieh endlich, zieh! Ein regional bekannter Butterhändler Zehlendorfs. Zieh, Schimmel, zieh! Zwischen den Klickenbullen am Tresen ein Mädchen. Keine 14, knappe 13. Trinkt mit den Ledernacken einen Schnaps nach dem anderen. Junge, jüngste Menschen alle, Mädchen sinnlos betrunken, torkeln von Tisch zu Tisch und bieten sich an. Fritzi, tut mal wieder so, als ob... Von wegen Blau, die macht im Kopf schon Kasse. Zwei auf einmal, das ist ja nicht für sie. In einer Nacht, da hat sie mal 3 Dutzend abrasiert. Und 2 Pullen Korn dazu. Bevor Fritzi fruchtbar wird, hat sie nicht nur keine Zähne mehr, da hat sie auch keine Schnauze. Hast du einen Geschmack, Johnny? Ach, du musst mehr Limo oder Coca trinken, nicht immer nur das olle die Bier. Die ewigen Papiergirlanden, Tabaksnebel, die Bar und das Paradies Bier, das Bier minderjährige und Engel. Das Bier, ja, das Chaos weil du so ein geiler 21 bist. Müde bin ich, je zur Ruhe. Mach jetzt meine Schachtel zu. Satt sind sie. Hier ist es warm. Müdigkeit. Die Köpfe sinken auf die Tischplatte, nur Johnny sitzt und raucht. Alle für einen, Johnny für alle. Er zahlt für alle. Bleiben Merker 8. Der jünzigste Schuppen nimmt für die Matratze voll Wanzen 5 Groschen. Das macht 4,50 für alle. Müllmann ist billiger. Walter? Ja, 2 Mark für die ganze Clique komplett. Na dann, zu Müllmann. Schlafstation, Straße bei Nacht, kaum Autos, letzte Tram. Von wegen Matratzen, ein Lagerschuppen vom Schrottmann. Wenn man sie sehen könnte, die gekrümmten Körper auf Stroh in den Kisten wie in Särgen, zitternd. Schnauze, wir schlafen. Ludwig, 18, Dortmunder, vor einem Jahr aus dem Heim entwischt. Hat sich so tief ins Stroh gebuddelt, dass nichts von ihm zu sehen ist. Während eine Ratte an seiner Schuhsohle nagt. Ja, was? Was ist mit den Schuhen? Meine Schuhe sind ja klaut, da laufen sie. Verfluchte Töle. Stopfst du ihm das Maul oder soll ich? Mach du, ich muss rauchen. Neuer Morgen, alter Tag. Nach 5-stündigem Übernachtungsversuch beim Müllmann raus auf die finstere Brunnenstraße. Durch den Schneematsch ab ins Mexiko, Berlins heißeste, schwulende Stille. Die Kälte, mein Jott. Das tut so weh. Ist überhaupt schon Dezember? Das ist anämisch. Walter, der Zwerg, dem der Brustkasten spitz wie ein Geigenkoffer im Hemd sitzt, zittert, dass es ihn schüttelt. Das ist anämisch hier. Walter, tragen wir bis Mexiko. Dann kratzt er heute nicht ab, vielleicht erst morgen. Denn Walter macht die Kasse, weil Walter kann rechnen. Stimmt's, Johnny? Stimmt, Ludwig. Geigenkoffer. Das ist ein zerrissenes Schifferklavier. Mehr ist es nicht mehr. Sieht aus, als ob Mutter aus Versehen die Nachgeburt aufgezogen hat. Ab jetzt in Gruppenrichtung Alex. Treffpunkt Mexiko, 6 Uhr. Was denn für Gruppen? Wir sind doch bloß eine. Ludwig geht wem auf den Leim? Na, Kohldampf? Wie? Ist so ein Berliner Wort für Knast haben. Was? Hunger, du Träumer. Wo kommst du näher überhaupt? Willst du dir einen 50er verdienen? Ein 50er? Wie denn? Och, ganz einfach. Die Geldscheine hängen hier zum Abreißen von den Bäumen. Schnappst du dir ihn? Schwer von KP oder was? Nee, aber wie denn nur? Ja, was denn nun? Was soll ich für ein 50er? Du nimmst den Schein, den ich dir jetzt in die Hand drücke, holst den Koffer dazu ab und mehr ist nicht. Ich kann nicht weg von hier, weil wegen ich muss warten auf einen Kumpel, der mit dem Omnibus kommt und so weiter. Verstehst du? Okay. Wie? Ja, geht klar. Na, denn Mann ab dafür. Ein 50er macht nämlich genau 1 Paar Wiener und 2,5 Zigarette. So. Ja. Den sehen wir nie wieder. Ja, es ist schlimm, so furchtbar schlimm. Und ja, es wird noch schlimmer werden, wenn wir uns jetzt nicht wehren, wenn wir uns jetzt nicht wehren. Yeah. heiße Brühe, noch so dürftig, kann endlose Wohltat sein. Die Hände um die Tassen gekrampft, sitzen die Brüder in der Ecke und schlürfen Wärme. Wärme. Wo bleibt Ludwig? Weißt du, dass wir in der Pupritze sind? Wir haben hier keine bleibende Stadt und die zukünftige suchen wir. Schnauze jetzt. Suppe wird kalt. Mir ist schon kalt. Mir immer noch. Ich kann ja nicht so schnell zittern, wie ich friere. Fresse halten. Essen. Auftritt ein Mann. Kein Stammgast, ein Fremder. Sieht sich suchend um, Bitte. Geht auf den Tisch der Blutsbrüder zu. Pardon? Hau ab, Freddy, hau ab! Fred, Johnnys Adjutant, springt auf, stößt einen Bruder beiseite, stürzt auf die Straße. Der Fremde ihm nach. Aufregung im ganzen Lokal. Wer war das? Polizei? Johnny ratlos. Das waren Zivile. Hält nicht für ratsam, länger im Lokal zu bleiben. Fred, sieh mir nie wieder. Blödsinn. Walter, die Kasse? Alle in allem zwei Merker noch. Ja, dann teilt dit mal in gleiche Teile. Die anderen auf Suche nach Fred. Alexander, Quelle, Mullergritze, Ackerhalle, überall. Ganze Clique zu vier Paaren. Ab, los, Marsch. Vier Paare? Wir sind doch bloß fünf. Mit Fritzi genau genommen nur vier. Egal. 5 Millionen Arbeitslose in Deutschland. 5 Millionen oder 6. Schon in Berlin. 300.000. Elend. 8 Uhr alte Post in der Elend. Überall. Die olle Schwuchtelpostille. Ich muss arbeiten gehen. Ein Sozialarbeiter kommt auf 1.000 ohne Obdach, ohne Lohn. Was machen die Jugendlichen? Sie bilden Cliquen, Gangs und Kollektive. Gene anschaffen. Sklavenhändler. Ludwig in der Falle. Willkommen. Komm nur mal mit. Wie denn? Was denn? Ist doch bloß ein Koffer. Eben. Der Gepäckschein, den dieser Herr von vermutlich minderjährigem Alter einlösen wollte, wurde heute Morgen als verloren gemeldet. Der Eigentümer gibt an, die Brieftasche, in welcher sich der schöne Schein befand, wäre ihm im Omnibus gestohlen worden. Aber nicht von mir. Ich klau vielleicht manchmal, bin aber ganz bestimmt kein Dieb. Der Fremde war's. Vor Aschinger. Papiere. Aus, also der Meldeschein. Nicht bei sich. Name. Mielke. Erich. Adresse. Obdachlos. Gestern nach Berlin gekommen. Auf Arbeitssuche. Na dann, willkommen. Wiedersehen mit Fred. Kick mal hier. Ein Zettel. Mein Alter hat mich eingesperrt. Könnt ihr mir ein Stück Draht besorgen für ein Tendel? Damit krieg ich vielleicht die Tür auf. Fred. Donnerwetter, schnell geschrieben. Ein Tendel? Was soll denn bloß eine Tendel sein? Tendel, das ist ein Dietrich bei den Juden. Fredchen, na, der hat ja auch allen Grund zu emigrieren. Schnauze, los ab, Draht besorgen. Das war ja kein Fremder, nicht? Das war sein Vater. Die Mutter ist schon lange hops. Er liebt ganz sicher seinen Sohn, aber Strafe muss. Stimmt's, Johnny? Aber nicht hier. Mexiko ist unsers. Einmal hat er ihn schon unter den Tisch geprügelt. Und dann hat Fred dem Alten seine Sachen beim Altstoff verkloppt. Sogar das Klavier. Ja, und dann hat er ihn wieder verprügelt. Davon hat er die Narbe und das Auge im Arsch. Der hat ihm bestimmt ein Frühstück von 4 Eiern gebraten, der Olle. Und was will er mit einer Tendel? Der kloppt ihn grün und blau. Dann ab ins Zimmer, Schlüssel rum und raus. Der ist nämlich Postbeamter, muss nach der Uhr. Aber wehe, wenn er wiederkommt. Der schlägt ihn tot. Mahlzeit, die Herren. Oh. Na endlich! Wir warten jetzt nicht länger mit dem Essen, Fred. Na, habt ihr denn Penunze? Sollt mal heute mehr als trockene Schrippen und Leberwürste geben? Ja, wovon denn, Freddy? Wie denn, Freddy? Hast du eine Erbschaft inzwischen? Ist dein Olla auch tot? Nee, aber eine goldene Uhr. Hat er mir ganz wie von Aleni geschenkt. Sag doch, Fred hat Talent. Zeig mal her. Tatsache. Hut ab, Mensch. Steht sogar dein Name drin. Hat mein Alter 18 Jahre lang seinen Groschen drauf gelegt. Nur hat sich's ausgezahlt. Dann gib die mal gleich bei Walter ab. Der rückt dir dafür 40 Motten rüber. Da sägt die ja nie wieder. Dann schlägt dein Alter dir wohl doch noch tot. Jetzt gib schon her, die Jolne. Für den Pfandleiher brauchst du E-Papiere. Hier hast du 40 Mäuse. Geschäft ist Geschäft. Ich leg hier erstmal bloß beiseite. Und 40 zum dritten. Wird eine Weile reichen. Los jetzt. Ist spät fürs zweite Frühstück. Taxi! Eine Taxe? Irre, wenn dit meine Mutter wüsste. Du hast ja keine Mutter mehr, du Spinner. Oh, es ist schlimm. So furchtbar schlimm. Ja, es wird noch schlimmer werden, wenn wir uns jetzt nicht wehren. Sexualkunde. Hier, Glühwein, Zigaretten, Schokolade für alle. Dein Alter, hat er denn ja nicht gesagt? Er hat mir bloß immer so angekickt, als ob er gleich losheulen wollte. Hier flüstert, wie als ob er sagen wollte... Stopp, Glühwein, das ist auf Dauer zu teuer, wir müssen umsatteln. Na dann ab in der Elsässer, zur Großestille. Da gibt's einen Schnaps für einen Groschen. Herstellerpreis. Blutsbruder, sauf! Sauf! Der Keim einer proletarischen Jugendsubkultur findet sich hier, in den Banden der elternlosen Tagelöhner, Laufburschen, Prostituierten minderjährigen Alters. Wohl dem, der seine 21 lebend erreicht. Sauf! Ein Schnaps macht ein Wolf aus eins. Frieda, Schnaps! Und zwei Schnäpse eine Mickey Maus. Und was ist bei 10? Ja, die machen logisch 10 Wölfe aus ihm. Stimmt's, Heinz? Stimmt, Fred. 10 Schnäpse machen 10 Wölfe. 2 Schnäpse, eine Mickey Maus. 10 durch 2 gleich 5 Mäuse. Taschen zu nähen. Fickalarm. Kaulquappen. Lasse doch. Wenn Heinz der Wolf so drauf ist, wie er drauf ist, haben wir alle was davon. Schnäpschen, die Damen? Geht gratis heute aufs Haus. Der feine Herr, noble Bedienung. Da! Gibt's für Minderjährige Rabatt? Und für Kleinwüchsige auch? Wie minderjährig bist du denn, mein Sohn? Weiß Mutti, dass du hier bist? Nicht für mich, für den da. Süß, der Kleine. Für das Kind? Das ist Heinz, das stille Heinz. Und? Schläft der bloß oder ist der schon tot? Den bringen wir jetzt mal nach Hause. Nach Hause? Ihr seid alle Brüder, wa? Blutsbrüder. Blutsbrüder, Blutsschwestern. Mach's Maul zu, Mensch, hier stinkt's. Wo ist Johnny? Na, mit den Nutten. Eine von den Beden, das ist doch seine Mutter. Immerhin, er hat eine. Nichts als die Wahrheit. Er, der Anwalt, Sie bleiben bei Ihrer Aussage, dass Sie den Schein für einen Fremden? Ja, sage ich, ich bleibe. Er, gut, Sie bleiben hier, die Nacht auf dem Präsidium. Ich, kalt wie Butterstulle, sage ja. Und er... Na, dann ab in die Minna. Zum Alexanderplatz. Morgen sehen wir weiter. Ich denke ab zum Alex, na, warum immer nicht auf Staatskosten? Und da bin ich. Wegen einem Gepäckschein. Wegen einem heißen Schein. Schöne Scheiße soweit. Naja, na gut. Ich denke, was soll sein? Und in die Zelle komme ich zu den anderen, die schon da sind. Tag. Und, na, was hast du gemacht? Und den anderen, ein Freier die Brieftasche gezupft? Ich, was soll ich sagen? Ich sag, ja. Na, wenn's weiter nichts ist und Vorstrafe keine, kommst du mit paar Monate durch auf Bewährung. Dann hieß es Mielke Erich zum Vernehmen. Das war Icke, vom Herrn Richter. Sie sind der junge Mann ohne Papiere, Erich Mielke? Ich, ja, richtig, geboren dann und dann und wohnhaft im Vorübergehend. Ah, so, sagt er. Und wie war die Geschichte mit dem Schein? Der Fall scheint ja unkompliziert, erzählen Sie mal. Ich, als ob ich Brüder Grimm wäre, erzähl das Märchen vom Gepäckschein. Nichts als die Wahrheit, ganz ehrlich. Dann denn war Stille. Draußen der Alex, drinnen Icke. Der Richter zählt die Striche am Lineal. Sonst nichts, sonst ist es still. So, sagt er, Sie heißen Erich Müller. Ich denke, geht das Ganze jetzt wieder von vorne los? Und sage, ja, Herr Richter. Dann wieder Stille und jetzt kommt's. Na, danke schön, ertappt. Und er von wegen Mielke oder Müller spricht. Ich mache darauf aufmerksam, dass auf Angabe falscher Personalien schon an sich 2 Jahre stehen. So, wollen Sie jetzt gefälligst die Wahrheit sagen? Ich, nur wieder die Wahrheit, aber wirklich. Oh, so viel zu dit. Das war mein Fronterlebnis. Ich heiße nämlich Ludwig. Laubenkolonie Wilmersdorfer Vorstadt. Psst, eine Laube. Wo bleibt denn der Ludwig? Ja, wo bleibt er denn? Egal wo, wir feiern. Wir feiern? Was feiern wir denn? Geburtstag. Ja, aber von wem denn? Von Uli. Wer ist denn Uli? Uli ist der Bulle von den Apachen. Ach so. Das ist doch aber Winnetou. Idiot, nee, das ist eine Clique. Die Apachen. Uli ist ihr Häuptling. Uli wird heute 21. Kein Untermensch mehr. Wie Johnny, genau. Schnauze jetzt. Hier Schmiere stehen. Ist ja gut. Uli, 21. Uli ist mündig. Fürsorge und Jugendamt haben alle Schrecken verloren. Uli feiert. Uli hat alle Blutsbrüder eingeladen. Ab 11 Uhr sollen in Abständen von 10 Minuten je 3 Blutsbrüder, damit die Polizei nichts merkt, Ecke Koloniestraße und Straße 80F, Abteilung X.2 warten. Dort werden sie von Ulis Adjutanten abgeholt und... Parole? Kohldampf im Bauch, Brand in der Kehle. Das ist aber lang, die Parole. Sind auch Weiber da? Hast du nicht genug? Die haben dich bis aufs Blut gefickt. Du lufst immer noch rum wie eine olle Eunuche. Was sagst du, Blutsbruder? Kohldampf im Bauch, Brand in der Kehle. Simsalabim. Bulli, der Geburtstagsbulle, nimmt Glückwünsche und Geschenke entgegen, lädt zum Hinsetzen ein. Aber Möbel? Fehlanzeige. Auf dem Bretterboden Decken und Kartoffelsäcke. Auf ihnen die Gäste. An der Wand eine 1 Meter Altarkerze. Daneben Batterien gefüllter Schnaps- und Weinflaschen. 5 Kilo Blockschokolade, 1 Grammophon, die Flaschen kreisen. Hochsoll! Wo ist denn Ludwig denn nun bloß? Die Bullen haben gekascht. Was meinst denn du? Den sehen wir nie wieder. Nee, oder? Genau. Wo ist denn der Geburtstags-Uli? Ich erkenne überhaupt nicht hier. Schnauze halten, Heinz, und saufen. Ich sauf ja schon. Wo sind überhaupt die Weiber? Oh, schief! Schnaps auf Schnaps, dann Zigaretten. Brand in den Kehlen der Kinder zwischen 15 und 18. Draußen steht jeder eine 1/2 Stunde Schmiere. Im Rauch flackert die Kerze, an ihr ein Strick, der an der Wand lang durch ein Loch ins Freie führt. Stummer Alarm. Nähert ein Fremder sich der Laube, zieht der Posten draußen an der Strippe. Die Kerze fällt um. Weiber! 16 Jungs und eine Frau. Uli hat die Kostenfrage geklärt. 10-Mark-Schein für die Prostituierte. 45,50 mindestens. Sie erträgt sie alle. Liegt auf einem Divan aus Kartoffelsäcken, raucht, ist sonst nicht weiter interessiert. Nach 1 Stunde hat sie gut verdient. Sie klettert über das Knäuel der wie Totliegenden. Sieht auf die Uhr. Wie spät ist denn das? Ankunft 6.35 Uhr, Berlin Süd. Willi. Willi Kluders. Wenn du glaubst, schlimmer kann es nicht werden, glaubst du, ein Willi kann die Reichsbahn und die Gebühren Köln-Berlin bescheißen, Willi? Nee, da irrst du dich. Gewaltig. Es ist schlimm und wird noch schlimmer werden. Warum bist du abgehauen aus der Fürsorge und weg von den Bauern? Warum? Und warum muss es Berlin sein, wo Berlin nichts ist als zu weit weg? Weil weg? Ja, aber wovon? Weil weg, das muss die Strafe sein. Hörst du nicht das Wort im Takt der Schwellen rasen durch die Knochen? Sehen sie buchstabieren das Wort heißt Strafe. Sie trifft dich unterm Zug, der durch die Nacht fliegt. Wie hat sie dich gefunden? Dich am Arsch, Willi, am Arsch vom Express, wo du dich starr wie ein Klumpen gefrorener Scheiß an das Eisen klammerst, bei wie viel nicht mehr zu füllen, Grad unter Null. Schrei doch, heul. Die Bahn ist lauter. Gleich sind wir in Berlin. Mutti! Mutti! Die Strafe wird fortgesetzt. Ludwig. Ausziehen, Hemd, Strümpfe, Unterhose. Alles? Unterhose, Vorhaut, Taschen, alles. Tripper, Läuse, Bargeld, Klingennägel, Klammern, Schnüre. Nackt unter der elektrischen Beleuchtung offenbart der Herr den Seinen die ursprüngliche Gestalt. Junger Mann. Sie sollten dankbar sein. Danke. In einem Akt ausgleichender Gerechtigkeit im Namen des Volkes für die Dauer Ihres Aufenthalts. Wir gehen von Wochen aus, überstelle ich Ihnen Wolldecke 1, Satz Bettwäsche komplett 1, Hemden 2, Strümpfe 2, Taschentücher 4, Halstuch 1. Jugendlicher im Sinne des Jugendstrafgesetzes ist, wer über 14, noch nicht 21 Jahre. Ludwig X, Jahrgang 13, strafmündig, Wohnort unbekannt, Eltern nicht vorhanden, Vormund der Staat. Straftat, Diebstahl eines Gepäckscheins, zusätzlich Diebstahl einer Brieftasche. Angeklagter verbleibt bis zur Urteilssprechung in Untersuchungshaft. Abführen. Unkompliziert dein Fall. 2 Jahre noch, dann volljährig, dann, wenn du Schwein hast, bist du draußen. Zigaretten? Zigaretten? Zigaretten! Für 10 bekommst du Stift und Zettel. Für 20 geht der Zettel in die Post. Für nochmal 20 kriegst du Postretour. In etwa... Mein lieber Junge, ich habe durch das Jugendamt von deinem Pech gehört. Schicke dir zu essen und zu rauchen, es denkt an dich. Deine liebe Tante Else, Onkel Johnny lässt grüßen. Zigaretten? 50. Inzwischen. Klickenschlacht. 18. Dezember 1931, Osthafen. Nacht. Spreeufer. Oh, es ist schlimm, so furchtbar schlimm. Die Fruchtstraße lang, am Schlesischen Bahnhof vorbei, biegen die Blutsbrüder in die Tote Gasse ein. Sie singen den Blutsbrüdersong. Schnauze. Mit unterdrückten Stimmen, von denen eine noch im Stimmbruch ist, in der Kälte vor der ersten Dämmerung. Halt bloß die Fresse, Mensch, Heinz! Es ist schlimm, so furchtbar schlimm. Ja, es wird noch schlimmer werden. Schnauze, Mensch, um Gottes Willen, halt endlich die Schnauze! Sie hetzen im Trab, den ihre müden, magermuskel umschlotterten Knochen möglich machen. Sie zittern, in ihren Augen funkeln wie ein Reflex der Hafenlichter über der Spree die Wut und der Hass. Im Schatten der Türme, der Kräne auf ihren Laufrädern am Kai. Dumpf und immer wieder. Rachefeldzug. Vergessen wofür, gegen wen und warum überhaupt? 100 Meter vor ihnen rennt jemand über die Straße, verschluckt vom Schatten einer Häuserfront. Hast du gesehen? Nö. 10 Meter weiter quietscht eine Katze. Schnauze. War ein Schatten. So. Die Clique geht in 4 Reihen. Spinnst du? Wir sind doch nur 6. Zwischen ihnen Fritzi, angstbibberndes Klickenmaskottchen von gestern. Heute heißt sie Anneliese. Und der jüngste, Walter mit dem Brustkasten. Schnauze! Das war der stille Heinz. Ich hab Hunger. Wieder Heinz. Heinz redet zu viel. Sein Magenpförtner hält nicht dicht, sagt der Arzt. Schnauze, Mensch. Halt bloß die Schnauze. Wieder hetzt jemand über die Straße. Hast du den Schlachring? Konrad. Und ob? Ich würde jetzt so gern eine Zigarette. Fiebt Walter, tuberkulöser Rechenkünstler. Ein unsichtbarer. Raus! Ein unsichtbarer anderer. Raus. Dann. Vor und hinter den Blutsbrüdern spritzen 10, 12 feindliche Klickenburschen aus verlassenen Hauseingängen. Johnny vorn und hinten Fred fangen den Angriff auf. Bloß werden die Knüppel gehoben. Walter springt ins Knäuel, der sich schlagen. Steine fliegen, Knüppel schmettern, Schlagringe krachen auf Kinnladen, Hacken auf Schädel. Lautlos geht der Kampf wie ein Stummfilm. Wäre nicht das Knochenknacken. Jeden Moment kann... Schnauze! ...fällt ein Schuss. Und noch einmal. Walter trudelt in den Rinnstein. Hält seinen Arm. Vollkommene Dunkelheit. Und endlich wirklich Stille. Über die Brücke rollt die erste Bahn. Schnauze! Mein Arm! Der quillt Blut! Mama! Ludwigs Strafe immer noch. Jetzt Herz aus Zucker. Paket für den Gefangenen. Inhalt: Kuchen, Schokolade, Wurst, Zigaretten und eine Tüte Zucker. Halbes Pfund. Muss ein Süßer sein. Scheiß Zucker, bin Diabetiker. Untersuchungsgefangener Ludwig darf alles in die Zelle nehmen. Dass Johnny und die anderen an ihn denken, dass sie ihn nicht liegen ließen. Er greift nach der Tüte. Ungeschickt, der weiße Zucker regnet auf den Zellenboden. Halb so schlimm. Nein, gar nicht schlimm. Gut, dass es so kam. Ja, was seh ich denn? Du meine Jüte, gib mal die Tüte. Johnnys Schrift im Inneren. Ludwig, was ist los mit dir? Warum bist du hochgegangen? Hast du wirklich was mit deinem Schein? Besuchen geht nicht, weil wir nicht Verwandte sind. Lass auf jeden Fall auf selben Wege von dir hören. Wenn sie dich in die Fürsorge bringen, erwarten wir dich. Johnny, Tante Else und alle deine Brüder. Wow. Angeklagter? Ich weiß nicht, Herr Richter. Der Fremde am Gesundbrunnen, der war es. Im Namen des Volkes 4 Monate unter Anrechnung der Untersuchungshaft 3-jährige Bewährung zu überstellen an die Fürsorge noch heute. Ich weiß nicht. Der Fremde am Gesundbrunnen, der war es. Der Jugendliche, der eine mit Strafe bedrohte Handlung begeht, ist nicht strafbar, wenn er zur Zeit der Tat nach seiner geistigen Entwicklung unfähig war, das Ungesetzliche der Tat einzusehen oder seinen Willen, diese Einsicht gemäß zu regulieren. Unfähig oder fähig, Angeklagter? Nehmen Sie das Urteil an. Fähig. Rechtskräftig um 11:04. Es ist schlimm, so furchtbar schlimm. Ja, es wird noch schlimmer werden, wenn wir uns jetzt nicht wehren, wir uns jetzt nicht wehren werden. Es ist schlimm, so furchtbar schlimm. Schnellbuch für Städtebewohner. Markthalle, Alexanderplatz. Willi, Milchfrau Bolle, Biberkopf, Blutsbrüder. Ein Mann zu mir. Willi, willkommen. Ein Mann zu Berlin mir. Empfängt dich mit offenen Armen. Hunger, Angst, Kälte sind alle schon da. Kennen wir uns? Noch nicht, Willi, noch nicht. Biberkopf gestatten, Franz. Und jetzt zum kleinen gedruckten BGB, Berliner Gesetzbuch, auch Bibel des gemeinen Berliners genannt. Paragraph 1, Berlin kannst du nicht erobern. In Berlin kannst du höchstens behaupten. Dit merke dir. Gut, ja, will ich machen. Wer sich nicht bewegt, wird umgerannt. Wer umgerannt wird, muss nicht umgehauen werden. Wer am Boden liegt, hat schon verloren, richtig? Richtig, Willi. Ein starker Mann gesucht, der anpacken kann. Ein Mann zu mir. Auf Ihr Zeichen, Willi. Jetzt du. Was will denn der hier? Das ist doch ein Fremder. Kannst du Arbeit wegnehmen, den wir selber nicht haben. Rolle nimmt nur Bestes. 6,2 Millionen Arbeitslose und die Quote steigt. Täglich werden es mehr. Schmeling auf dem Wege zur Weltmeisterschaft. Wie wird mir denn, wie wird der Jan schwindlig? Das ist ja so, als ob die Litfaßsäule spricht. Willi, das ist der Kiosk, Menschenskind. Dreh dir mal um. Hier, mein Junge, sieh doch hin. Bis unter das Dach hier stopft mit Nachrichten. Köstlichkeiten überdies. Zigaretten, Schokoladen, Chewing Gum. Hau ab, Mensch. Wo lange keine Keile gekriegt. Platt machen. Wie denn, was denn? Wo, warum denn? Hey, Alpha, Arschgesicht, Lippe. Haut ihm doch bitte eines in die Fresse, ihr. Riech doch mal, riech nach Frito. Geht klar, Chef. Willi packt die Wut. Rasend springt er Johnny an. Wutgeheul des ganzen Rudels. Sie springen ihrem Bullen bei. Willi schlägt, wohin er nur trifft. Blut aus der Nase, Blut aus der Schläfe. Rot um ihn alles. Macht nichts. Willi Kluders schlagt zu. Willi, tu das. Arbeitslose und die Kohle. Willis Fäuste rasen. Willi ist die Dampflok unter den Boxern. Heute kann ihm keiner. Willi allein gegen alle. Biberkopf, der unparteiisch, hebt seinen Arm. Den einen. Sieg auf ganzer Linie. Willi Kluders, Meister aller Klassen unter 21. Was ist denn das für ein Typ? Hilf mir lieber, anstatt zu quatschen. Berlin raucht Juno. Zigarette, Herr Willi, das ist der Preis. Gratuliere. Da hat wohl einer mit einem Millionenherr nicht gerechnet. Mit dem kannst du nicht spaßen. Wo kommen die Millionen her? Ich weiß eben, der weiß, was das heißt. Stimmt's oder habe ich recht, Franziskus? Stimmt, Frau Bolle. Na, du sieh erst mal zu, dass du Luft an den Reifen bekommst und verdufte. Mach rüber zum Alex. Wasch dich auf der Bahnhofstoilette, wie es vorgeschrieben ist. Mir schreibt keiner was vor. Der Rosenthaler Platz unterhält sich. Ludwigs Abschiebung vom Polizeipräsidium am Alex mit der Untergrund nach dem Stettiner Bahnhof. Der Transporteur bringt ihn retour in die Erziehungsanstalt. Wo lang? Linie D bis Rosenthaler Rest per Untergrund. Zigarette, Herr Hackelberg? Rauchen? Na, wollen wir mal sehen, wo wir ein paar Glimmstängel kriegen. Rauch mich, rauch mich. Meinen Sie mich? Rauch mich, rauch mich, oder ich fall um. Rauch mich, oder ich fall um. Wo soll ich dir denn anstecken? Wo du bist, bin filterlos. So gehen sie, mitten im Berufsverkehr. Ludwig fühlt Pflaster unter seinen Füßen, ihm wird schwindelig. Die Menschen, die Läden. Da drüben Tietz, da Wertheim, da die Mädels. Ach. 10 Juni ohne Filter für dich. Hier, Ludwig, Qualm. Und die Zeitung, die gibt's von Onkel Hackelberg gratis oben drauf. Kannst du denn lesen? Klar kann ich. Ich danke auch schön, Herr Hackelberg. So nett war lange nicht kein Mensch zu mir. Rauchen hält fit, da steht sogar in der Zeitung. Nicht wahr, mein Junge? Jetzt versuch bloß nicht abzuhauen, denn trotz des Gedränges, ja, verstehe ich ausgezeichnet, dich stets neben mir zu haben. Du trägst die Mappe mit den Akten und den Koffer dazu und die Sachen musst du erst mal hinhauen, wenn du flitzen willst. Mensch, du Lufe aber, mach hin. Ich lufe doch. Ich lufte ja, aber mein Alter hier, der lässt mich ja nicht. Lufe aber, Mensch, nur renne. Jetzt mach schon. Ludwig rast die Treppe hoch, raus aus dem Tunnel, längst durch die Massen, quetscht, windet, drängt sich an der Wand lang, raus, raus, auf die Straße, rein in den Bus, der im Abfahren ist. Tempo, Tempo, noch die Tür, mitrennen, Schwung, Hände her, hopp, Tür zu und weg. Ja, der ist futsch. Jacke wie Hose. Willi sieht sich um. Die Wurst wiegt bestimmt 2 Pfund. Willi, du hast 5 Fünfer fettes Mett geraubt. Jetzt schlag die Zähne in das Fett. Zermalen die teigige Masse, Augen zu, kau. Eine 4-köpfige Beamtenfamilie der unteren Gehaltsstufe würde eine Woche mit der Wurst haushalten müssen. Nur ein Dieb, der für Geld nicht zu arbeiten braucht, schlingt 2 Pfund Fett auf einen Ritt. Eine Nacht unterm Zug, eine im Müll. Ins Asyl? Unmöglich ohne Papiere. 5 Groschen, dann ist alles gut. Dann schlafen eine Nacht und ausgeschlafen weiter schlafen. Aber schlafen kostet. Hast du was an dir, was zu verkaufen wäre? Die Windjacke? Mehr Wind als alles andere und dreckig vom Zug. Vielleicht gibt die Jude 50 Pfennig dafür. Doch ohne Jacke, noch eine Nacht im Freien, die dritte ohne Schlaf. Verkaufen, Willi. Verkaufen. Kaufen. Leute, Windjacke kaum getragen, taubenblau im Ursprung, Innentasche, Außentasche, alles dran. Fasse dich kurz, Ludwig ist zurück. BZ am Mittag, kaum gelesen, fast ganz frisch. Frisch vom Morgen, statt 15 Pfennige nur in Groschen. Die BZ am Mittag. Die BZ am Mittag? Pardon, wo ist denn hier das nächste Telefon? Nimm Rücksicht auf Wartende. Wie bitte, was? Ich bin der Münzfernsprecher. Fasse dich kurz. Ist ja gut, wartet doch ja keiner. Durchwald Schmidt, Linienstraße bitte. Macht einen Groschen zu 10 Pfennige. Oder auch genau 2 Sechser. Habeck, du Nuss. Und jetzt wähl. Mach ja schon. Die Nummer? Bitteschön, ich danke. Hallo? Ist das Schmidt? Ja, Tante Else, Johnny, Ludwig, ja, zurück. Ach, ist eine lange Geschichte. Wo? Gesundbrunnen. Was, mit der Taxe? Wie ein Ditte, der olle Münzfernsprecher kaut gerade meinen letzten Roschen. Ach du holst mir ab. Mit der Taxe? Johnny, Mensch. Ja, Wolter Ecke Brunnen. 10 Minuten, dufte. Oh, du Didiot, ich freue mich. Fasse dich kurz. Lass Reisende nicht warten. Schnauze, jetzt wo ich frei bin, mir kann keiner. Nächster bitte, Zelle frei. Arschloch. Bei den Müttern. Willi findet einen Blutsbruder. Morgen allerseits. Morgen? Gibt's was Trostloses als hier? Bürgeramt der Stadt Berlin, Wedding? Nee. Schmutz und Dreck und hunderte von Jungs und Männern dicht an dicht. Handel in den Gängen, Händel in den Nischen, den Toiletten, überall. Jeder Arme will dem anderen Armen was verkaufen, tauschen mit dem anderen. Was denn so? Schuhe, Strümpfe, Hemden, Kragen, Schlipse, Fromms und Hosen, Unterhosen, Schundromane, Groschenhefte, Bons, Zigaretten, alte Stullen. Und was noch? Es riecht. Nach Seife nicht? Auf der Toilette bieten sich Kinder für 20 Pfennige an. Wie heißt denn du? Willi heiß ich. Hast du mal 20 Pfennige, Willi? Hier, hab meine Jacke verkauft. Jacke hätte ich auch genommen. Willi hat nun ja nichts mehr. Dafür hat er jetzt viele Willis. Genau. Ich bin 15, ich weiß, wie es geht. Meine Mutter, die anschaffen, hat so unsere Stuben. Wir haben nur eine an zwei anderen Hunden vermietet. Die bringen nur alle ihre Typen mit hoch. Meine Mutter, die macht das hinterm Vorhang. Wie soll ich denn da schlafen bei, hä? Nee, bin ich lieber abgehauen. Wie riecht denn das hier? Das riecht doch hier... Wie riecht denn das bitte überhaupt? Ammoniak und Angst. Der Schnaps ist das. Mutter, die versäuft immer alles. Rum immer bloß rum und zum Frühstück, um nüchtern zu bleiben, trinkt sie Bier. Es liegt im Frühstück mit ihrer Syphilis. Wo schläfst denn du heute? Weiß nicht. Und du? Und du? Wahrscheinlich werde ich zu Olga gehen. Die nimmt nur kleine Groschen. Wie viele denn? Kriegt da hoch? Ich hab sonst nichts. Klar, aber aufpassen muss sie. Begrabst sie, wo sie kann. Sie stinkt aus dem Maul. Ich kann dir sagen, Falten hat sie da hieß sie drin verloren. Und der ihre Knochen, die klappert wie eine Lade Essbesteck. Genannt wird sie die schlesische Olga. Ekelig. Ich kann dir sagen. Wo können wir denn bloß hin, wenn die hier zumachen, Willi? Studieren, Willi. In der Stadtbibliothek. Da ist schön warm, kannst du Zeitung lesen. Willi. Mama, Mensch, was machst denn du hier? Ich denke, du hast Syphilis. Alle teilbar heute, haben sie gesagt. Aber sag mal, Mensch, was machst du hier? Das kostet doch. Wo hast denn überhaupt das viele Geld her? Ich hab einen neuen Freund, der heißt wie Icke Willi. Sauber, wa? Sauber. Und der da? Heißt der vielleicht auch Willi? Jawohl, Frau Kluders. Ich meine, Mutter. Ja, ich muss hier Spinster sehen. Ich glaub, ich hab hier Hirnerweichung. Das muss die Syphilis sein. Na, dann kommt man, Jungs. Ich mach eine Schlafstube auf, die nenn ich zur schlesischen Olga. So heiß ich nämlich vorne. Ihr versteht? Wir verstehen dich, Mutter. Die heißt ist so furchtbar. Und ja, wir muss immer wenn ihr uns jetzt nicht klicke komplett. Ludwig sieht scheiße aus. Bitte, da ist er. Ludwig, du hast dich ja nicht verändert. Wie ein Penner siehst du aus. Du nicht. Du siehst knorke aus. Wir sehen alle knorke aus. Weil wir das Geld dafür haben. Deswegen sehen wir so aus. Ich hab überhaupt ja kein Geld nicht. Abgesehen davon hab ich mächtig Hunger. Na dann sag mal unseren Spruch, Ludwig. Bitte die Vertilgung der Schrippen und Würste in Angriff nehmen zu dürfen. Wie ein Sträfling sieht er aus. Na, du nicht. Du siehst total super aus. Was ist denn das für ein Zeichen da, das komische Kreuz? Was ist denn daran komisch? Das ist das Hakenkreuz von den Nazis, du Null. Stark. Spruch? Bitte die Vertilgung der Schrippen und Würste in Angriff nehmen zu dürfen. Genehmigt. Mahlzeit. Kommst denn du her jetzt, du Schlampe? Aussehen tust du wie ein Eimer kalte Kotze. Uli hat mir zusammengeschlagen. Uli? Mhm. Den werd ich zusammenschlagen nächste Mal. Was hast du denn verdient heute? Mach mal Lohntüte auf. Das waren nur 3 heute. Uli hat mal ausgenommen. Der hat jetzt die Kohle. Ach. Ich nehme dir aus, sonst keiner, ist das klar? Au. Ordentlich, gib ihr. Ich werd dir umbringen müssen. Später, ja? Oh, Tommy, mach doch mal was. Du bist doch der Bulle hier. Geh ihr nicht ans Eingemachte, Fred. Nicht in den Bauch. Wenn du ihr ans Eingemachte gehst, dann gehst du dir ans Eingemachte. Das heißt mir. Dann muss ich dir umlegen, wenn du ihr umgelegt hast. Also tu ihr nur ein bisschen weh. Ja? Arbeitsbeschaffungsmaßnahme 1. Willis unter sich. Das hat geschneit. Gibt Arbeit, Willi. Schnee verkaufen? Niese. Schneeschipper gesucht. Ich hab noch 20 Pfennig. Da kaufen wir ein Besenstiel vor und Pappe. Dann nageln wir einen Schneeschieber zusammen und dann, Willi, dann gehen wir, du und ich, in die Geschäfte. Das soll klappen. Wirst du sehen. Schönen guten Morgen, Frau Bolle. Moin. Ihr Trottoir sieht ja verboten aus. Da fallen die Kunden ja wie Fliegen auf die Nesen. Können wir nicht sauber machen vor ein kleines Geld? Nee. Aber erst brauchen wir noch einen Groschen. Einen, bitte. Für den Besenstiel. Willst du veräppeln? Berlinern kann ich selber. Das ist doch kein Geschäft vor mir. Noch nicht, Frau Bolle. Aber wenn vor Ihrem Geschäft kein Schnee liegt, sind es Sie, die hier die ersten Kunden in die Arme laufen, Mama Alex. Könnt ihr auch alle schön sauber werden, wa? Also, das ist ja so, als ob die Tonne zu mir sagen würde, hier, reib mir mal die Backen ab, Bezahlung folgt. Das klingt dann auch nur plemplem. Aber Frau Bolle, ich bitte Ihnen, inzwischen hätten wir doch längst den ganzen Gehsteig freigeschippt. 15 Pfennig für einen Besenstiel. Sie ziehen uns dann von Lohn ab und in 10 Minuten hat die Bevölkerung von Groß-Berlin freien Zugang zu ihrem Geschäft im S-Bahn-Bogen Nummer 23. Geschäft oder nicht? Frau Bolle? Geschäft. Aber macht hinne. Wie im Märchen. Der große und der kleine Willi. Stimmt's, Willi? Es ist schlimm, so furchtbar schlimm. Ja, es wird noch schlimmer werden. Wenn wir uns jetzt nicht wehren, wir uns jetzt nicht wehren werden. Es ist schlimm, so furchtbar schlimm. Ja, es wird noch schlimmer werden. Wenn wir uns jetzt nicht wehren, wir uns jetzt nicht wehren werden. Identitätssuche. Café Messerstich. Geld, Ludwig und Blutsbrüder. Oh, es ist schlimm, so furchtbar schlimm. Kassensturz. Walter, wie viel? 42 M, mein Führer. Hier, Ludwig, das ist für dich. Abzüglich 1 Mark in die Klickenkasse. Wo habt ihr denn das viele Geld überhaupt her? Sauber, wa? Alles verdient. Wir machen in Milieu, Ludwig. Und alles echt. Und die Lise geht anschaffen für uns. Und Fritzi? Die auch. Und außerdem, wir sind berüchtigt. Ja, hier, kiek. Jugendkriminalität in der Berliner Unterwelt. Zahl der Obdachlosen steigt. Bandenkrieg am Alexanderplatz. Siehste? Das sind wir. Doktorspiel. Willi vorn am Arsch. Willi 1 und 2. Bahnhofstoilette, Pissoir. A. Befund. Tut weh. Sieht übel aus. Ah, tut weh. Hm. Fritzi oder Lise? Elli. Das ist nur die Verzweiflung, Willi. Geht vorbei. Auch wenn es Liebe ist. Bis wann denn? Bis du heiratst, hat meine Mutter gesagt. Was die Brunst mit ihm machen kann? Das war nicht die Brunst nicht. Das war Elli, du Napsülze. Wie soll man jetzt Schnee schippen gehen mit die Knollnäse vorne dran? Du, jemand gleich bei Onkel Doktor, dann bist du die Suppe in ein paar Wochen los. Ohne Groschen und Papiere, die weisen mir sofort ein. Nicht bei Dr. Ben. Der nimmt einmal die Woche Abstrich von Groß-Berlin für seine Gedichte. Bens grüne Woche, eine lange Schlange ist davor. B. Abstrich. Kalter Morgen, Kölnischer Park 1, Landesversicherungsanstalt Berlin, ärztliche Abteilung C. Dr. Med. Gottfried Benn. Myrtengrüner Eiter, Nein, kein Bräutigamsurin. Wo haben Sie sich angesteckt? Können Sie die Person namentlich angeben, damit sie dem Amtsarzt überstellt werden kann? Verstehe. Heilig die Erleuchtung durch den Coitus. Die Vereinigung als eine Form der Offenbarung. Ich liebe, also bin ich. Meinen Sie auch? Sie reden nicht gern, wie? Man spricht erst, wenn man tot ist und allein auf einem Blechtisch liegt. Schädel offen, Brust entzwei, an Innerm noch drei Näpfe voll, Hirn, Herz, Hoden. Langweilig, Sie. Eli, auf dem Rummel getroffen, beim Schiffsschaukeln. Schiffsschaukeln ist ein literarischer Topos. Genie und Gesundheit heißen die Enden seiner Parabel. Verstehen Sie das? Nein. Ziehen Sie die Hosen hoch. Sie schütteln mit dem Kopf, junger Mann. Mann, das darf ich jetzt sagen. Masturbieren Sie nicht, jeder Abgang schädigt die Blase. Hände waschen nicht vergessen, Urin ins Porzellan, nicht in die Ecke bitte. Wer das Penicillin erfunden? Ich hätte mit Poesie nicht begonnen. Schadhafte Jugend. Lesen Sie das. Merkbuch für Geschlechtskranke. Paragraph 1. Sicherster Schutz vor Geschlechtskrankheiten ist die Vermeidung jeglichen Geschlechtsverkehrs vor der Ehe. Da steht es ja. Ich muss Sie heiraten. Wenn Sie wissen, wen. Danke, Herr Doktor. Idiot. Dit regnet. Hermannplatz, Karstadt. Walter allein, Willi auch. A. Rechenkunst. 10.423? 10.424? 10.425? 10.400? Dit regnet und regnet, nee. Dit rechnet ja keiner aus. Die Tropfen zähle ich nicht. Wie viele pro Minute, Stunde und Quadratmeter hier am Hermannplatz? Der Rehen ist das. Rehentropfen. Oh, wer der stille Heinz hier? Ich hätte wen zum Quatschen. Der da drüben steht an der Laterne. Der lange, der dünne mit die Schuhe aus Pappe. Der geht bestimmt auf den Strich. Der balanciert doch noch. Der kommt vom Land Rixdorf, ich wette. Ich hab den nämlich schon bei Olja gesehen. Der war auch bei ihr unter die Decke. Na, und jetzt friert er. Der friert. Ja, jetzt friert er. Nee, frieren ist ja kein Ausdruck. Der war ja schon Eis gewesen und jetzt läuft er ganz aus. Der hat nämlich das schöne Lied intus. Ein bisschen werden sie frieren und die Straßen, die werden trostlos sein. Aber trotzdem, gehen sie spazieren und vor allem gehen sie allein. Jetzt geht er rüber. Hin und her und hin und her vor die Drehtüren, als ob der sich was kaufen könnte bei Karstadt. Nee, der fängt die warme Luft, die da rauskommt, mit seinen nassen Plünnen ein. Dit arme Schwein. Oh, jetzt wird er weggescheucht. Na, jetzt steht er da, im Rehen wieder. Die arme Suppe. Wie dit regnet, Tropfen um Tropfen. Berlin raucht Juno. Ja, wie denn bei der Feuchtigkeit? Warum geht der nicht zur U-Bahn rin? Der Schacht ist doch trocken. Ich glaub, der wird gesucht. Der hat Schiss vor die Bullen. Der Rehen, was der ihn antun kann. Ich warte jetzt nicht länger. Ich geh in eine Kneipe, weil ich mir das leisten kann. Deswegen geh ich. B. Außen nass und innen. Er und sie. Tag, Elli. Tag, Willi. Schön, dir zu sehen, Elli. Dir auch, Willi. Wie geht's denn so, Willi? Bis auf meinen Tripper jetzt mir Bohne. Willst du mal sehen? Ich lauf vorne nämlich aus. Das zuppt und zuppt. Ich weiß ja nicht mehr, wohin damit. Außer ich lass mir ein, weil es auf Station. Von da aus können sie mir gleich wieder zurück in eine Fürsorge verfrachten. Heul doch nicht, Willi, bei dem Regen. Das Mädel ist doch nicht schuld. Das Milieu ist es. Ja. Wo du recht hast, Elli, hast du recht. Ich lieb dir ja doch. Um Jottes Willen, Willi, sag doch sowas nicht. Erstmal muss der Trip bei Ex. Außen nass und innen. Ich auch, Willi, ich auch. Na denn, Willi, ich muss jetzt. Man sieht sich, stimmt's, Willi? Stimmt, Elli. Man sieht sich. Na denn. Kuss, Elli? Kuss, Willi. Na denn. C. Bier ist auch bloß nass. Ludwig und Willi finden sich wieder. Schöne Kneipe. Mollenpeter. Ich sage nichts. Ich bin hier bloß das Publikum. Mal abgesehen von der Kleinwüchsigkeit, ich hab Lunge und ich rauche, weil ich mir das leisten kann. 25 Juno, bitte. Dankeschön. Ansonsten quatsch ich bloß so vor mir hin. Die haben es gut im Trocknen. Die rauchen Juno, trinken Bier und essen Eisbein. Warmes auch. Das ist er. Wenn ich bloß austrinken könnte, wo ist denn das Klo? Der Stricher, der Nasse von Karstadt. Wenn er vorbeikommt, frag ich ihn, wie er heißt. Zigarette? Gerne, danke. Hast du die alle getrunken, wie viele Gläser, du? Viele Gäste, viele Gläser. Das hat eine Kneipe so an sich. Ich heiße übrigens Walter. Ego. Was? Willst du mir verarschen? Nee, Quatsch, Willi heiße ich. Tatsache. Ich bin so durcheinander, der Regen macht das. Ja, klar. Oder die Kälte, der Hunger, der Durst. Hast du sonst noch was? Eine Krankheit vielleicht oder ein Mädchen? Eigentlich beides. Ja, am Arsch. Du sagst es. Prost, Walter. Prost, Willi. Aber du hast ja nichts zu trinken. Stimmt. Ich nehme mir ein leeres Glas und stell mir vor, das ist voll Bier. Ganz große Idee. Das mach mal. Prost, Willi. Bier tut gut, auch wenn es nicht nass ist. Besonders kalt ist es ja auch nicht. Gefällt mir. Hast Humor. Wenn du dir mit den durchgeweichten Klamotten auf der Heizung setzt, dann dampft es bestimmt. Dann ist es noch lustiger. Na, Bett. 25 Juno, bitte. Was dampft denn da so? Der Mann oder die Heizung? Was für ein Mann? Ich sehe nur das Kind am Tisch und ihn, den ich nicht kenne. Ludwig, du bist immer noch derselbe Depp. Du auch, Walter, das ist ja das Schöne. Und das ist deine neue Dampfheizung? Nee, das ist Willi. Der trinkt das Bier ohne Bier. Wie wäre es, meine Herren? Vielleicht zur Abwechslung auch noch mal ein paar Bier mit Bier? Ich hab mir sagen lassen, das soll schmecken. Bitte vier. Weil wir sind drei, aber der hier, der braucht zwei. Weil der trinkt immer Minus, wenn er ins Main. Ich bin die Gastwirtstochter Isabel zwischen Theke und Regal. Hey, Ludwig, ich kenn dich doch. Wir kennen uns. Woher kennen wir uns? Saal 2. Aus der Fürsorge? Abgehauen, ja. Ich ja auch. Und jetzt bin ich Berliner. Ja, ich auch. Was machst du denn so aus der Dampfheizung? Ich friere. Macht nichts, Willi, ich hab Geld. Aber du hast ja nicht mal Schuhe. Ohne Schuhe will ich jetzt ja nicht. Und auf keinen Fall im Winter und schon ja nicht in Berlin. Was braucht der Schuhe, wo er jetzt auch sitzen kann? Was zu futtern? Ja. Bockwurst? Kommt sofort. Eisbein? Sofort. Erbsensuppe? Schlachteplatte. Und Schnitzel? Auch sofort. Mit Kartoffelsalat? Und saure Gurke? Und aber plötzlich. Ich sagte doch sofort. Und während Ludwig und Willi wie ein langgetrenntes Brüderpaar Vereinigung feiern, während Fritzi die kindliche Bedienung flitzt und Teller, die ihr beinahe die Arme aus der zarten Schulter brechen, schleppt, während Willi trinkt und Willis trocknende Dampfhose allmählich die unnachgiebige Struktur von Sargbrettern annimmt, währenddem ist längst beschlossen, dass, und nichts natürlicher als das, auch Willi Klickenbruder wird. Schließlich, was sonst könnte er tun in der ihm völlig fremden Riesenstadt am Abend dieses Tages? Sauber, Willi, dass wir jetzt Blutsbrüder werden. Sauber von wen? Kick mal, wie ich aussehe. Nicht wie Dreck, Kloake. Die steifen Hosen kann ich nicht mal laufen. Wahrlich, o Herr, ich sage dir, was du getan hast diesem Geringsten unter meinen Brüdern, das hast du uns allen getan. Schnauze, Walter, siehst du nicht, er zittert schon. Sperrstunde. Draußen schneit's. Manchmal, Ludwig, wäre lieber tot als noch hier. Willi, wir sind einfach viel zu klein zum Sterben. Ich kann ja bei Gelegenheit mal ausrechnen, wie viele Tage du noch hast. Moment mal, Fritzi. Ich hab dir noch nie gesagt, ich liebe dir. Ich mach Feierabend. Ihr könnt mir mal. Klickengericht nicht zum Einnehmen. Was ist denn hier los? Blutgericht. Der Typ hat mir geliefert. Mir ist übel. Das jute Essen. Noch ein Fremder? Sollen das? Erst muss ich mal mit ihm fertig werden. Wer ist er überhaupt? Ich glaube, ich kenne den. Johnny, du auch? Nö. Mann, Johnny, Fred, das ist doch Willi. Ich bürge für ihn. Kleinen Willi aus der Fürsorge, abgehauen aus Köln. Klar, neue können wir immer brauchen. Korrekt, damit wir immer stärker werden. Was ist mit Klinkentaufe? Mit Blutess. Sonst, musst du wissen, ist es nämlich so. Schnauze, Heinz, du redest zu viele. Also sonst stehen wir im Kreis und der Neue muss eine Nutte ficken. Viermal. Kann grad nicht, hab einen dicken vorn. Was wollt ihr? Wer seid ihr überhaupt? Wir kennen dich. Du musst ausgemerzt werden. Aber warum denn nur bloß wegen ein bisschen Diebstahl, was ihr auch alle macht? Nee, wegen Beschiss. Und den hier? Den kennst du auch nicht? Sag bloß. Ich sage bloß, ihr Peckschein, sag ich bloß. Korrekt verhandelt vorm Klickengericht. Walter, du machst einen Staatsanwalt plus Schriftführer. Uli, wo ist er? Weil wir zu Gast in deinem Apachenkeller sind, du bist Verteidiger. Da freu dir, Mann, Fremder. Und einen Henker brauchen wir auch. Wer macht den? Icke, Johnny, ich mach den. Gut denn. Ludwig, du bist Zeuge. Jetzt sage laut und deutlich, was du bist. Du bist nämlich Belastungszeuge. Ich höre? Gut, ich bin Belastungszeuge. Kommissar hier, Icke. Lohmann mein Name. Ich bin der dicke Lohmann. Was wird er jetzt machen? Lohmann würde sagen, Herr Polizeipräsident, Verschärfung der Passkontrollen. Jawohl, ja, Razzien sind vorgesehen. Flächendeckendes System der permanenten Überwachung. Wir kriegen den Mistkerl. Jawohl, ja, Herr Po-Präsident. Blödmann Lohmann. Ermittelt wird nicht mehr. Was? Hier wird gerichtet. Wo bleibt denn Uli? Ohne Staatsanwalt, das geht nicht. Uli war bei seiner eigenen Geburtstagsfeier nicht da. Ich übernehme. Fred, Mensch, nee, das geht nur aber wirklich nicht. Wie willst du denn Verteidiger und Henker in eine Person? Das kann ich. Alles. Der ist doch sowieso schuldig, der Fremde. Sag mal, ey, wie heißt denn du überhaupt? Die Fragen stellt der Richter und der Richter bin immer noch ich, weil ich nämlich 21 bin. Oder ist hier noch einer vollwertig? Nein, Johnny, nur du. Heinz kann doch Verteiler sein. Ja, dann geht's auch schneller. Dann leg los, Heinz. Name? Hermann. Schnauze. Schnauze. Hier vernehmen immer noch Icke. Weiter. Wie, weiter? Ist nicht noch ein Name drin? Ein Nachname vielleicht? Das ist ja mein Name. Hermann. Hermann, Hermann? Ist doch bescheuert. Schnauze, Walter. Ich verteidige ihn. Weiter, Herr Richter. Wovon er lebe? Was? So steht's im Buch. Wovon er lebe? Johnny, das ist eine Art Indikativ in freier Form. Frag ihn noch direkt. Ich meine, wovon leben Sie? Das geht dir ja nicht an. Schnauze. Sind Sie volljährig? Sag mal, seid ihr vollkommen plemplem? Lasst mir in Ruhe mit euren Quark. Ich gehe. Du bleibst. Jetzt kommt Ludwig. Und der Herr Mann, der Ihnen vor Aschinger auf dem Bahnsteig, ihm den Gepäckschein und eine Mark und wie er dann verhaftet worden ist. Der Angeklagte hat das Wort. So steht's im Buch. Hab ja nicht gewusst, dass der Schein geklaut war. Hab ihn bloß gefunden. So steht's im Buch? So steht's im Buch. Was sagt denn der Staatsanwalt? Staatsanwalt Johnny spricht. Ein Jans hier meinet Aas. Hätte sagen sollen, dass er den Schein geklaut hat und mit Ludwig teilen wollte. Wär sauber gewesen. Aber so? Zu feige. Lieber einen Unschuldigen für eine Mark vorschicken unter der Vorspiegelung der gefälschten Tatsache, der Schein wär sein. Wir verhängen 20 Schläge mit der Nilpferd-Lederpeitsche auf das nackte Gesäß. Hä? Da steht Gesäß, Tatsache. Nimmt der Angeklagte die Strafe nicht an, Auslieferung an die Bullen. Das ging aber schnell jetzt. Zur Verteidigung, Heinz? Keine Fragen, euer Ehren. Der stille Heinz. Das steht nicht im Buch so. Anwalt Heinz kann nur auf die schwache Möglichkeit hinweisen, dass der Herr den Schein vielleicht doch letztlich nur gefunden hat. Ob ihr klaut, gefunden bleibt eine Wichse. Jedenfalls hat die olle Schwuchtel geschwindelt und mindestens, ihr ahnt, dass Ludwig bei der Sache hochgehen kann. Danke, reicht. Jawohl, mein Führer. Wie lautet das Urteil, Herr Führer? Für Sie immer noch Johnny. Urteil lautet, Auslieferung an die Polizei oder Schläge, 25 per Peitsche. Das soll im Buch stehen? Das kann doch nicht wahr sein. Was ist denn überhaupt für ein Buch? Das kann doch keiner schreiben. Das kann ja kein Buch stehen, sowas. Blutsbrüder heißt es. Scharfrichter, walten Sie Ihres Amtes. Bitte, bitte, lasst mich doch. Hier, mein Geld, meine Uhr, mein Pass, Klamotten, nur keine Schläge. Das steht doch bestimmt auch in dem Buch. Schnauze, Mann, die ersten 10. Walter, du zählst. Blut muss fließen. Ja doch, mein Führer. Wir schreiten zur Taufe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Nach Hause, wie das klingt. Ludwig und Willi träumen. A. Hauptsache ehrlich. Ich bin die Witwe Bauerbach. Seit einem halben Jahr habe ich das Schild aushängen, Zimmer zu vermieten an ein oder zwei Herren. Hof, dritter Keller, links. Wollen wir, Ludwig? Was? Zwei Herren sein. Kein Sonnenstrahl hat je meinen Wohnkeller ergründet. Tageslicht gelangt nur über das raffinierte Hohlspiegelsystem meines Verflossenen in schwachen Schimmern herein. Oh, es klopft. Ich werde öffnen und sehen, wer es ist. Sicher ein oder zwei Herren auf Mietraumsuche. Wegen des Zimmers ja wohl. Für mich und meinen Bruder Ludwig. Willi mit Namen. Wir haben auch Papiere. Wenn Ihre Augen schwach sind, lesen wir gern vor. Wir heißen Ludwig und Willi Ludwig. Genau so heißen wir. Ich bin die Witwe Bauerbach. Wenn Sie das Licht anschalten, sehen Sie das Hinterzimmer. Großes Fenster zum Asphalt. Das ist die Schuttabladestelle. Möbliert. Sie sehen Bett, Tisch, Schrank, Stühle 2 und Waschgelegenheit. Kostenpunkt für zwei Herren wie Sie, 10 Mark die Woche. Gas und Wasser exklusive. Wir mieten. Gleich morgen werden wir uns auf der Polizei anmelden. Geschäft ist Geschäft. Hauptsache, dass es ehrlich ist. Hier die erste Wochenmiete. Unsere Sachen holen wir gleich. Geschäft ist Geschäft. Hauptsache, dass es ehrlich ist. Das sag ich auch immer. Dann, meine Herren, gehen Sie und kommen recht bald wieder nach Hause. Nach Hause, wie das klingt. Betriebskapitalismus. Von der Clique hoch zur Bande. A. Aufstellung. Willi, dit ist er. Der Jude? Nicht mit mir. Willi, sieh mal zu, wie wir das hier machen. Heute gehen wir arbeiten. Ludwig geht mit Stoßtrupp Fred. Nur zusehen, aufpassen und lernen. Gruppenführer? Vorwärts in zwei Zweierreihen Richtung Osten. Treffpunkt Ringbahnhalle, alte Frankfurter. Von da an Arbeit in zwei Gruppen. Schnelle Gruppe Johnny, erster Stock bei Lebensmittel. Einsatzgruppe Fred, Parterre und Fahrstühle. Abrücken! Vor Fred nimm dir in Acht. Fred ist Gruppenführer. Eben war er noch arm dran, mit angeklemmter Eier unterwegs wie wir. Jetzt läuft er rum in Braun und kommandiert. Seinen treuen hast du Stricherzeit, den hat er aber noch. Den Butterhändler. Butter schmiert. B. Tempo. Ringbahnhalle, Clique in Gruppen. Käufer und Verkäufer, Karren, Waren, Tiere. Tempo! Rinnen sich umsehen, Zugriff raus! Schnallt eure Latschen fest! Parole! Du hast uns nicht von Parole gesagt, du Eimer! Wie redest du denn mit deinem Führer, Mann? Parole! Heinz hat recht, Fred. Du hast wirklich nichts. Ich hab's nicht, Parole. Wer sich nicht bewegt, wird umgerannt. Wer umgerannt wird, muss nicht umgehauen werden. Oh. Dies aber wieder lang, die Parole. Also! Tempo! Tempo! Kurze Parolen vergesse ich immer gleich. Na, wenigstens haben uns jetzt alle gehört. Und jetzt ab! Ludwig sieht, wie Fred sich an die umlagerte Freibank drängt. Heinz und Konrad drängen nach. Walter sieht sich um. Freds Hände gleiten in die Einkaufstaschen, Manteltaschen. Ein Portemonnaie wandert von Freds in Konrads Hand. Konrad verschwindet im Fahrstuhl, Heinz und Walter hinterher. Sanftes Anrucken des Fahrstuhls lässt Walter auf eine Frau fallen. Er entschuldigt sich bei ihr und beim Liftboy. Moment, der Liftboy ist Tatsache Ludwig. Seine Hand gibt hinter seinem Rücken ein feines Täschchen weiter, währenddessen Johnny sich vor einen Stand drängt, an dem der Fleischer meint, alle Tiere hätten außer Fleisch auch Knochen. Und die Schweinehälfte, die er hat, sie gibt ihm recht und brüllt: Darum muss beim Fleisch verwiegen jeder einen Knochen kriegen. Ist ja Beschiss. Beschiss ist doch Beschiss. Beschiss ist das. Halbe Schweine können ja nicht singen. Schon ja keine Gefrorenen. Ich sang ja nicht. Ich schrie. Der Fleischer hat's befohlen. Er schlägt mich. Er macht Wurst aus mir. Schweinerei. Schweinerei. C. Noch mehr Tempo. Bananen. Frische Butter, Leute. Butter, Leute. Frisch aus Zehlendorf. Unheimliches Drängen und Schieben. Eingekeilt Körbe und Netze. Mantelfutter spreizen sich. Taschen stehen sperrangelweit offen. Kinderspiel. Gleich weiter zu Obst und Gemüse. Dann mischt die raus. Treffpunkt Alex Autotop. Für jeden eine Selbstbedienungssuppe gratis. Wir haben wie viel? 398 Mark und ca. 40 Pfennige. Mein Anteil? Rechne mal. Und das in nicht mal 10 Minuten. Willi taucht auf. Im Gegenlauf Ludwig. Willi rutscht aus und bleibt behindert liegen. Ausgerutscht auf einem Sauerkohllappen. Stopp, so war das ja nicht ausgerutscht auf einen Sauerkohllappen. Von wehen? Das war eine Banane. Schiebung. Pardon. Obst hat Vortritt vor Gemüse. Sieht aus wie eine Bockwurst. Riecht aber nicht so gut. Krieg doch mal, was ich mir eingetreten habe. Eine Banane. Wo hast die denn her? Ich dachte, die gibt das nur in Afrika. Woher sonst? Denken Sie, ich komme vom Zoo? Nur so aus Rotz, ihr Brüder. Ihr müsst mal raus aus euren Kiez. Glück mit Unglück, Herr Nickette. Oh, geil, ne Banane. Lauf in die Bullen. Abrücken. Sieg. Bananen, raus. Als erstes brauchst du neue Schuhe. Unbedingt. Neue Bockwurst brauch ich auch. Bockwurst, Bockwurst. Wir müssen verduften. Und zwar so weit wohin wie möglich. Zu Aschinger. Rübergemacht. Ludwig und Willi heiraten. Bahnhof Zoo, Florende Spätstadt, 23:33. Normaluhr. A. Wurst. Außenimbiss Aschinger. Willi, Ludwig, Bockwurst und BZ. Übrigens, das Geld ist alle. Hast du schon mal eine Bockwurst geklaut? Nee. Ich wollte eigentlich nie wieder klauen. Außer jetzt sofort vielleicht. Ludwig, nee. Da mach ich nicht mehr mit. Mit mir nicht mehr. Nee, natürlich nicht. Ich auch nicht. Überhaupt nicht. Ja, nicht mehr nicht. Macht, was ihr wollt. Nicht mit uns. Stimmt's, Willi? Ja, Ludwig. Aber wie, Willi? Na, wir hauen ab von der Clique. Keine Blutsbrüder mehr? Geht denn das überhaupt? Außer Fürsorge ist ja nicht viel. Guten Abend, Jungs. Noch keinen Anschluss gefunden, ihr Hübschen. Oh, Scheiße. Die Sitte, Willi. Sitte? Nee, das ist doch Parfüm, was so riecht, oder? Das liegt an der Luft. Was für eine Luft? Ich rieche nur Bockwurst und die Jutesuppe von Aschinger. Es liegt in der Luft. Es liegt in der Luft, was Idiotisches. Es liegt in der Luft, was Hypnotisches. Schnupper doch mal. Es liegt in der Luft und geht nicht mehr raus aus der Luft. Ich glaube, wir werden hier gerade in irgendeiner Form verarscht. Vielleicht ist es die Heimpolizei. Na, glaubst denn du, dass der Berliner Polizeibeamte sich einen Pilz wie den hier... Nö. ...überhaupt nur leihweise leisten könnte? Glaubst du das? Nö. Und du weißt ja noch nicht einmal, was da Teures drunter ist. Am besten, wir nehmen erstmal einen Schnaps. Hm? Schnaps mögt ihr doch nicht, wahr? Hunger? Erstmal was einschieben, recht so? Bockwurst, bitte. Sie wünschen? Bockwurst. Jede meine eigene, aber saftig und viel Senf. Senf macht scharf, nicht wahr? Achtung, Boys. Die geilen alten Knacker, die haben's fett auf Tasche. Die könnt ihr abzocken, dass die bloß noch im Schlüpper dastehen. Ohne dass jeder einen Zehner abdrückt, lasst ihr mir die nicht aus den Finger, dass das klar ist. Klar? Ich glaub, ich träume. Schmeckt komisch im Westen. Banause. Ja, irgendwie parfümiert. Kleiner, mieser Stricher. Jetzt Schlimmere. Und jetzt fahr Piss hier. Hier bei Rot über die Kreuzung. Ich mach es. Pass auf, du Schwuchtel! Jetzt ein Schnaps. B. Bordell Bolle. Oh nee, nicht noch ein Schnaps, bitte. Was liegt ihr denn da wie Leichen in den Betten? Bordell Bolle ist keine Absteige. Wir sind ein anständiges Hotel, nicht eine Spelunke vom Nollendorfplatz, wo der Herren Piefkes ja wohl herzukommen scheinen. Nee, eine Bockwurst ist es nicht. Eher eine brühpolnische. Ich werd dir, und dir werd ich auch. Und jetzt raus aus meinen weißen Betten. Noch nicht mal ganz volljährig, nehme ich an. Wat? Wisst ihr, was das heißt? Ein Anruf und ab eine Fürsorge mit euch. Mutter, Vater werden wohl ausgedient haben, hä? Ihr armen Waisenkinder, ich muss gleich heulen, wenn ich euch so sehe. Nee, Muttern ist nicht mehr. Jetzt wascht euch die Gesichter und die anderen Ortschaften, die wohl in Mitleidenschaft gezogen worden sind, und dann ab, nach, wo ihr hergekommen seid. Die euch verschleppt haben, die zahlen in der Regel ganz gut. Die tragen Pelz und haben Pinke, weil feine Männer sind. Denn Männer mögen Mampe. Raus! Komm, wir gehen nach Hause, Willi. Nach Hause. Wovon wollen wir leben? Von Schuhe. Von was? Die Schuhfabrik marschiert. Berlin-Neukölln. Asphalt, Regen, der zu Schnee wird, später Abend. Letzte BZ. A. Nachrichten, aber nicht groß von Interesse. Guten Abend, BZ mein Name. Kurf mich. Warum? Kurf mich oder ich fall um. Was hast du denn so dringendes? Die allerneuesten Nachrichten, du Kunde. Schon mal Fernsehen gekickt? Erste vollelektronische Fernsehübertragung. Weltweit. Und zwar heute. In der Friedrichstraße. Deutschlands erste Fernsehstube. Nicht wie hin. Und sonst so? Linie E fährt jetzt bis Großmarzahn. Unterirdisch. Ich meine von Belang. Och, die neuesten Bandenkriege. Eine Clique haut die andere platt und so. Von der Kommunisten in der Hasenheide und SA, davon reden wir nicht mehr. Ich halt mal raus, weil ich neutral bin. Sonst kauft man ja am Ende keiner. Von den Nazis alleine kann ich nicht leben. Ich nehm dir. Willi, davon will ich nicht mehr wissen. Komm, Dach über dem Kopf, dit geht vor. B. In eigenen Schuhen stehen. Ich bin die Witwe Bauerbach und bekomme pünktlich meine Miete. Mit den Herren Brüdern bin ich sehr zufrieden. Auch die Angelegenheit der fehlenden Papiere hat sich bis jetzt nicht unliebsam bemerkt gemacht. Immer bei der Arbeit, nicht wahr? Wie leicht läuft sich unser eins die Hacken an den Schuhen ab. Ich stelle, ohne stören zu wollen, die Kaffeekanne ab und ziehe mich sogleich zurück. Machen wir mal Bestand. Donnerwetter, 23 Paar. Magde Sohlen, Leder fehlt. Ja, nimm mal im Jummi. Schuhe braucht jeder, ist recht auf der Flucht. Jummi, wenn du meinst. Was ist denn dit? Eine Illustrierte? Dit ist immer noch die olle BZ. Die ist so speckig, dass sie glänzt. Und außerdem ist das Einwickelpapier. Das ist nämlich ganz genau mein Butterbrotpapier. Jetzt sag mal, was steht drin im Butterbrotpapier? Was steht denn da? Da steht vermischtet. Na, was steht unter vermischtet? Da steht, Polizei greift durch. Klickenplage am Bülowplatz hat ein Ende. 6 Blutsbrüder ausgehoben im Theaterkeller. Huh. Wow, da müssen wir die Letzten sein. Die Schusterjungs. Vom Stricher zum Schuster. Arschwerk hat goldenen Boden. Zerknitter's nicht. Zeig deinem Geld Respekt. Ich investiere es. In was? In Schuhe, bessere Schuhe. Zu früh. Lass uns erstmal solche machen, wo du weit mitkommst. Ja, gute Schuhe brauchst du. Einfach Schuhe. Nicht so Lacklatschen. Stiefel an. Stiefel ist mehr dran. Schuhe, Stiefel, ganz hier, ja. So viele werden wir machen, dass du die in Koffern ja nicht wegkriegen kannst. Nicht mal Lastwagen und Güterwaggons. Schuhe lässt man am besten nämlich selber laufen, Willi. Schuhe, die marschieren. Genau. Die Masse macht's. Mit Schuhe kommst du bis 2000. Bis was? Mit gute Schuhe. Kein Problem. Da läufst du durchs Jahrhundert. 2000? Bist du irre? Na gut, naja, bis 55. Reicht ja auch erstmal. Aber wohl, stell dir mal vor. 2000. Alles voll Autos und Flugzeuge, soweit du sehen kannst. Und Fernseher und Bildtelefon. Und jeder spricht mit jedem. Briefe gibt's da nicht mehr. Wenn es keine Briefe mehr gibt und alle Telefon und Flugzeuge haben, da muss ja auch keiner mehr laufen. Wozu brauchen wir denn dann noch Schuhe? Da hast du auch wieder recht. Wird aber ganz schön laut, wenn alle telefonieren und fliegen. Jeder ein Auto, jeder ein Flugzeug. Jeder Telefon und Fernseher. Wahnsinn. Ach, ist eh alle Quatsch. So, rufst du mal an? Ja, warum nicht? Ja, 2000. Hast du meine Nummer gehabt? Das ist hier rum und Quatsch, ne? Nee, wir haben gerade überlegt, habt ihr die letzte Szene noch gemacht oder was? Nochmal eure Schuster-Szene? Ja, doch, jetzt. So, ja, nochmal abgespielt. Ja, und? Ja, im Prinzip läuft sie eben immer noch. Also muss ich nicht streichen. Ja, bitte nicht. Ich komme. Blutsbrüder, Klickenturbo. Von Thomas Martin nach dem Roman von Ernst Haffner. Willi, Pitt Bukowski. Ludwig, Thomas Wodjanka. Walter, Benjamin Kramme. Konrad, Tino Mewis. Heinz, Jonathan Kutzner. Johnny, Lück Schneider. Fred, Sebastian Witt. Fritzi, Mandy Rutzki. Und Bernhard Schütz als Ernst Haffner. In weiteren Rollen Carmen Maya Antoni, Judith Engel, Martin Engler, Christian Gaul, Fritz Hammer, Jürg Malchow, Gerda Elli Martin, Thomas Neumann, Nastasia Revo, Shorty Scheumann, Martin Seifert und Katrin Welisch. Komposition Kriton Klingler Ioannidis. Ton Jean Jimczak. Regieassistenz Jürg Andreas Meister. Regie Thomas Martin, Mitarbeit Ulrike Brinkmann. Produktion Deutschlandradio Kultur 2016. Zum Abschluss des heutigen Hörspielabends bringen wir noch einen berühmten Hörfilm aus dem Jahr 1929. 1928-29 entstand dieser Radioklassiker, die Pionierarbeit von Walter Ruttmann, Weekend. Ruttmanns Hörfilm über Berlin ist eine frühe Form der Klangmontage. Rhythmisch-musikalisch komponiert er Originaltonaufnahmen der Großstadt Berlin und verschneidet sie mit Wortsprengseln. Eine scheinbar zufällige Struktur entsteht. Wort, Geräusch und Musik werden gleichwertig behandelt, ohne Bedeutungshebungen, und ein Soundscape über Berlin. 1929 von der Berliner Funkstunde urgesendet. Bitte Dönhoff 4240. Erlkönig. Ich verbitte mir das! Bitte. Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? Es ist der Fräulein, Sie haben mich ja falsch verbunden. Dönhoff 42. Vier. 4 mal 4 ist. Vierter Stock, Spielwaren, Schuhwarenladen, Lebensmittelabteilung. Bitte erlauben Sie mir doch. Und erlauben wir uns? Erlauben Sie mal. Wie ebenso dringend wie höflich. Hallo, Fräulein. Mein Sohn. Aber Fräulein. Mein Sohn. Es ist zum Rasend werden. Kollege kommt gleich. Na Gott sei Dank. Hallo. Mein Vater. Achtung. Hallo. so komm doch schon mal, wir wollen uns beeilen. Ja, ja. Mahlzeit. Mahlzeit. Mach schon. Ja, doch. Da brauchen wir Grammophon. Hände hinterher! Los, los! Vielleicht für dich. Du.